SWR 2 Musikpassagen. Heute Ordnung aus Chaos. Die Singer-Songwriterin Natalie Merchant von Christoph Wagner. Zwölf Jahre lang war sie die Leadsängerin der 10,000 Maniacs, einer international erfolgreichen Rockband aus Amerika zwischen New Wave und Folk. 1993 verließ Natalie Merchant die Band. Zwei Jahre später erschien ihr erstes Album unter eigenem Namen. 5 Millionen verkaufter CDs von Tiger Lily machten die Singer-Songwriterin weltweit zu einem Begriff. Carnival hieß ein Titel von dem Album. Genau 20 Jahre nach dem Erfolg ihres Debütalbums nahm Natalie Merchant Tiger Lily noch einmal auf. Titel für Titel, wobei sie nur die Reihenfolge der Songs leicht veränderte. Dennoch ist der Unterschied markant. Mitte der 1990er Jahre kamen die Lieder in elektrischer Popverpackung daher, in Szene gesetzt von E-Piano und E-Gitarre, über einem Rock- bzw. Reggae-Groove. 2015 wurden die Songs dagegen von akustischen Instrumenten getragen und waren in klassische Streicherklänge gehüllt, was dem Album eine intime, ja manchmal fast kammermusikalische Qualität gab. I've walked these streets, a virtual stage. It seemed to me, makeup on their faces. Actors took their places next to me. And I've walked these streets in a carnival of sights to see. All the cheap thrill seekers, vendors and dealers crowded around me. Have I been blind? Have I been lost inside myself and my own mind? Hypnotized, mesmerized, what my eyes have seen. I've walked these streets in a spectacle of wealth and poverty. In the diamond market, the scarlet welcome carpet, they just rolled out for me. I've walked these streets in the madhouse, asylum they can be, where a wild-eyed mystery prophet on the traffic island stopped and he prayed of saving me. Have I been blind? Have I been lost inside myself and my own mind? Hypnotized, mesmerized, what my eyes have seen. Have I been wrong? Have I been wise to shut my eyes and play along? Hypnotized, paralyzed, what my eyes have found, by what my eyes have seen. Ooh, what they have seen. Über die Jahre hat sich die Stimme von Natalie Mörtschen verändert. Sie ist tiefer, dunkler und kehliger geworden, ausdrucksstärker. Keine Frage, Mörtschen ist künstlerisch gereift, hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Kreativen Stillstand kennt sie nicht. Es widerstrebt ihr, ein einmal gefundenes Erfolgsrezept immer wieder aufzuwärmen. Natalie Mörtschen bricht lieber zu neuen Ufern auf. Saddle up the horses and wear your Sunday best. Sing your sacred harp, you'll be holier than the rest. Fill up the room with a grand and a thunderous song. Lay, rattle out the windows, spill out on the lawn as you shout, shout your praises to the man who kissed the lawn, to your backstabbing brother who betrayed all of this world. There's no greater evil than darkness in your heart. Stun guns, bloodhounds, needle and your razor wire, nylon shackle whipping post, your high tech burning tire. Texas, Kentucky, Florida, Judy. Go down to Louisiana and Tennessee, Georgia, Carolina, Carolina. Bevor Natalie Merchant 1993 ihre Solokarriere startete, war sie schon 12 Jahre im Pop-Business aktiv. Als Leadsängerin der alternativen Rockgruppe 10,000 Maniacs, 1981 gegründet, kam sie in den 80ern zu weltweiter Popularität. Alben wie In My Tribe oder Blind Man's Zoo hatten die Maniacs auf die vorderen Plätze der internationalen Popcharts katapultiert. Die amerikanische Indieband stand für einen halbakustischen Sound irgendwo zwischen Folk und New Wave, der eine Southern Quality besaß, das Flair des amerikanischen Südens. Well, when I began, I was just a teenager in 10,000 Maniacs and I had no clue of what I was doing. Ich war noch ein Teenager, als es mit den 10,000 Maniacs losging und hatte keine Ahnung, was ich tat. Ich kannte nicht einmal den Unterschied zwischen einem Liedvers und dem Refrain. Durch 35 Jahre Praxis habe ich alles gelernt, von dem ich heute zehre. Durch Auftreten, Schallplatten machen, Lieder schreiben. Is what I'm able to draw on when I perform or make records or write. Wow. Die 10,000 Maniacs mit Natalie Merchant und ihrem Titel Eat for Two vom Album Blind Man's Zoo von 1989. Five months how it grows, five months now I begin to show. Nach 12 Jahren mit den 10,000 Maniacs fasste Natalie Merchant den Entschluss, die Band zu verlassen und auf eigenen Beinen zu stehen. Sie hatte Glück. Der Erfolg ihres Debütalbums war der ideale Startschuss für eine Solokarriere, die über die Jahre ein paar interessante Wendungen nahm. 2003 tauchte sie mit dem Album The House Carpenter's Daughter tief in die amerikanische Folktradition ein. Bury Me Under the Weeping Willow ist ein traditioneller Titel, den die berühmte Carter Family 1927 zum ersten Mal aufnahm und dessen Ursprung weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Natalie Merchant nahm 2003 ihre eigene Version davon auf. Neben Klassikern aus dem Hillbilly-Repertoire hat Natalie Merchant auch Gospelsongs und Cajun-Lieder aufgenommen, sowie religiöse Hymnen aus dem Sacred Harp-Gesangsbuch neu interpretiert. Folkmusik spielt seit ihrer Kindheit eine wichtige Rolle in ihrer musikalischen Welt. I can remember from the time I was in elementary school, we had a music teacher who would just, she had a ukulele. Ich kann mich noch genau an meine Zeit in der Grundschule erinnern. Da hatten wir eine Musiklehrerin, die Ukulele spielte und uns Folkmusik beibrachte. Sie hatte dieses Songbook von Theodore Beichel mit Folksongs aus aller Welt. Das war ihre Bibel. Sie war 4 Jahre lang meine Musiklehrerin und hat mit uns jede Menge Folksongs gesungen. Ich mochte Folksongs deshalb schon in jungen Jahren. Dann tauchten in den 60ern und 70ern diese Mädchen mit blumigen Röcken und akustischen Gitarren auf, in der Bücherei, auf dem Spielplatz oder im Ferienlager, die ebenfalls Folksongs mit uns sangen. Als ich dann Mitte der 80er ein Jahr in London lebte, ging ich oft ins Cecil Sharp House, das Hauptquartier der englischen Folkbewegung, und kaufte Schallplatten, ob von Archie Fisher, June Tabor oder Dolores Keane. Und dann arbeiteten die 10,000 Maniacs mit Joe Boyd zusammen, dem legendären Produzenten von Fairport Convention, die wir verehrten. Also über einen langen Zeitraum entwickelte ich eine Leidenschaft für Folk. Yeah, I think it's been a passion of mine for many years. Oh, won't you sit down, sister? I can't sit down. Oh, won't you sit down, sister? I can't sit down. Oh, won't you sit down, sister? I can't sit down because I just got to heaven and I'm gonna look around. Who's that yonder dressed in red? My must be the children that Moses led. Who's that yonder dressed in white? Must be the children of the years of lies. Sit down, sister, I can't sit down. Oh, don't you sit down, sister, I can't sit down. Oh, won't you sit down, sister, I can't sit down. Because I just got to heaven and I'm gonna look around. Who's that yonder dressed in white? Must be the children of the years of realize. Who's that yonder dressed in black? Must be the hypocrites are turning back. Must be the hypocrites are turning back. Must be the hypocrites are turning back. Mit ihrem Doppelalbum Leave Your Sleep von 2010 öffnete sich Natalie Merchant der Weltmusik. Ob Cajun, Bluegrass, Appalachian Folksongs, Dixieland Jazz, Delta Blues, Gospel oder Glasmer, fast jeder Titel des Albums wurzelte in einer anderen Tradition. Selbst Reggae und asiatische Klänge kamen in diesem Stilmix vor. Für die Aufnahmen hatte sich Merchant der Hilfe einer exquisiten Schar von Spezialisten und Expertenensembles versichert. The Glasmatics, The Chieftains, das Early Music Ensemble Fretwork und der Jazz-Trompeter Wynton Marsalis, alle sind auf dem Album zu hören, manchmal sogar ein großes Orchester. Die Gäste tauchten die Songs mit Dudelsack oder Hackbrett, Viola da Gamba oder Konzertina, Trompete, Akkordeon oder Streicherklängen in farbenreiche Arrangements. Leave Your Sleep markierte einen Meilenstein in Merchants künstlerischer Entwicklung, stieß das Doppelalbum durch die Türen zu einer Vielzahl neuer Horizonte auf. Finanziell war es dagegen ein Fiasko. Von Natalie Merchant vorfinanziert, rutschte die Veröffentlichung voll in den Niedergang der internationalen Plattenbranche und verkaufte weit weniger als erwartet. Bis heute trägt Merchant die Schulden daran ab. There's not a rose where I see comely as my baby's cheek. It's not a comb of honeybee so full of sweets as babe to me. And it's all so sweet, sweet and a lovely. There's not a star that shines on high brighter than my baby's eye. Not a boat upon the sea can dance like baby does for me. And it's all so sweet, sweet and the lullaby. Baby smells more sweet to me. The smell of spring in the elder tree. And it's all and so, it's so sweet. Sweet and the lullaby. And it's all and so, it's so sweet. Sweet and the lullaby. Thank you. Seit Natalie Merchant 2003 Mutter geworden ist, haben sich ihre Prioritäten verschoben. Sie hat ihre musikalischen Aktivitäten heruntergefahren. Nur noch alle Schaltjahre erscheint eine neue Veröffentlichung von ihr. Auch tourt sie nicht mehr so häufig, spielt gerade mal ein oder zwei Konzerte im Monat. Heute bleibt ihr vor allem die Nacht, um ihrem Beruf und ihrer Berufung nachzugehen. Wenn die familiären Pflichten ruhen und Aussicht auf ein paar störungsfreie Stunden besteht, begibt sich Merchant in eine Art Hypnosezustand, um an neuen Songs zu arbeiten. I definitely have a method and it involves a lot of solitude. There's a lot of preparation to reach that state that I can be in where I'm receptive to songwriting. Ich habe eine ganz klare Arbeitsmethode und die setzt viel Alleinsein voraus. Es braucht viel Vorbereitung, um in diesen Zustand zu gelangen, wo ich empfänglich fürs Liederschreiben bin. Seit ich Mutter geworden bin, habe ich keine längeren Perioden dieser Art von Alleinsein mehr, weshalb ich weniger schreibe. Trotzdem bin ich sehr methodisch. Die Methode ist, Chaos in Ordnung zu verwandeln. Das Chaos ist der Moment der Inspiration. Dann muss ich begreifen, wo die Inspiration herrührt und wie ich sie jemand anderem vermitteln kann. Durch das Lied will ich diesen ungreifbaren Moment der Inspiration vermitteln. Das kann eine Akkordfolge sein oder eine Folge von Tönen, ein Gefühl, dem ich dann einen Sinn geben muss, damit es jemand anderes auch versteht. Damit beginnt die Arbeit. Die Inspiration trifft mich manchmal völlig unerwartet, ist chaotisch und hat keine Form oder Gestalt. Und dann muss man sie bearbeiten. Unexpected sometimes and kind of chaotic and has no shape or form. Egal ob Natalie Merchant über behinderte Kinder, ihre eigene Großmutter oder persönliche Problemlagen singt, beziehungsweise dem Mythos des amerikanischen Westens nachspürt, immer gleichen ihre Songs feingearbeiteten Gedichten, mit denen sie versucht, unter die Schicht der Abstumpfungen des normalen Lebens zu gelangen, an den Ort, wo die verschütteten Gefühle, rohen Empfindungen und unverarbeiteten Traumata hausen. Merchant lässt den Hörer scheinbar Vertrautes mit anderen Augen sehen, wie Kinder, die das Staunen noch nicht verlernt haben. Ihr Album Leave Your Supper hat sie 2010 ganz den Nursery Rhymes of Innocence and Experience gewidmet, wie ein Song darauf heißt, den Kinderreimen aus Unschuld und Erfahrung. Das erinnert an den deutschen Pädagogen Friedrich Fröbel, den Erfinder des Kindergartens, von dem 1844 ein Buch mit Mutter- und Koseliedern erschien. Calico Pie, ein Gedicht des englischen Lyrikers Edward Lear für Kinder und Erwachsene, hat Natalie Mörtchen in einen Song gepackt. Calico Pie, little bird fly down to the calico tree. Wings of blue, singing tilly tilly loo, till away they flew, but they never came back to me. Calico jam, little fish swam over the syllabub sea. Took off his hat to the soul and the sprout and the willoughby bat, but he never came back to me. Never came back, never came back, he never came back to me. Never came back, never came back, he never came back to me. Oh, he never came back. Calico band, little mice ran to be ready for tea. Flippity flop, drank it all up, danced in the cup, but they never came back to me. Der Singer-Songwriterin ist es wichtig, den Kontakt zum Alltag der normalen Leute nicht zu verlieren, zu ihren Sorgen, Nöten und Hoffnungen. Dort bringt sie sich ein, dort findet sie ihre Themen. Sie hat sich für die Anliegen der amerikanischen Ureinwohner stark gemacht, sowie in Umweltfragen engagiert. In ihrer Region war sie jahrelang in einer Bürgerinitiative gegen Fracking aktiv, hat Benefizkonzerte gegeben und Protestsongs geschrieben. Kein Wunder, dass sich Natalie Mörtchen als politische Aktivistin begreift. Als politische Liedermacherin sieht sie sich allerdings nicht. Dieser Unterschied ist ihr wichtig. Im Metier der Liedermacherei sieht sie sich eher als Geschichtenerzählerin und Sozialkritikerin, nicht als Agitatorin mit Gitarre. I don't feel very political as a songwriter. I feel more political as a community activist. But as a songwriter, I always feel more like a storyteller or at my most serious, probably a social critic. I'm doing social commentary. Come all you good workers, good news to you I'll tell. How the good old union has come in here to dwell. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Thank you. Neben sozialen Problemen und Umweltbelangen ist Natalie Merchant literarisch und geschichtlich interessiert. 2018 in England auf Tournee machte sie einen Abstecher, um in Haworth in Yorkshire das Wohnhaus der berühmten Bronte-Schwestern zu besuchen und in Heptonstall das Grab der Lyrikerin Sylvia Plath. Darüber hinaus ist sie von der Geschichte früher utopischer Gemeinschaften fasziniert, alternativen Siedlungen und spirituellen Kolonien, ob religiöser oder politischer Natur, die eine andere Art des Lebens und Zusammenlebens praktizierten. Die Amish in Pennsylvania sind so ein Fall, die bis heute alle Errungenschaften der Moderne wie Elektrizität, Automobil oder Telefon ablehnen, weil diese Bequemlichkeiten ihre Gemeinschaft schwächen würden. In diese Kategorie fallen auch die Shaker, eine ekstatische Religionsgemeinschaft, deren erste Siedlung 1776 im Bundesstaat New York in der Nähe von Albany entstand. Natalie Merchant wohnt nicht weit davon entfernt. Die Shaker waren Pazifisten, lebten zölibatär in Gemeinschaften, in denen eine radikale Gleichheit zwischen den Geschlechtern herrschte. 1870 gab es mehr als 6000 Brüder und Schwestern in 19 Shaker-Kolonien von Maine bis Kentucky. Heute gibt es keine mehr. Natalie Merchant. There was a point in American history when there was so much possibility and there were lots of. Es gab einen Zeitpunkt in der amerikanischen Geschichte, wo viele Möglichkeiten offen standen. Und es gab viele experimentelle Gemeinschaften, einige religiös, andere politisch und wieder andere philosophisch. Andere scharten sich um einen charismatischen, oft größenwahnsinnigen Führer. Leute kamen aus Europa, um diese utopischen Kolonien zu gründen, doch die meisten scheiterten. You know, so many times they failed. Who will bow and bend like the willow? Who will turn and twist and reel in the gale of simple freedom from the bar of union flowing? Who will drink the wine of power dropping down like a shower? Pride and bondage all forgetting, mother's wine is freely working. Oh, oh, I will have it, I will bow and bend to get it. I'll be reeling, turning, twisting, shake out all the starch and stiffening. Oh, oh, I will have it, I will bow and bend to get it. I'll be reeling, turning, twisting, shake out all the starch and stiffening. The Shakers were one of the most successful and most enduring of all those experiments. And also the place where I'm living in the Hudson Valley is where Mother Ann Lee came to found her community. Die Shakers war die Gemeinschaft, die am längsten bestand, 200 Jahre. Der Ort im Hudson Valley, wo Mother Ann Lee ihre erste Kolonie gründete, ist nicht weit von meinem Heimatort entfernt. Ich gehe dort oft hin, eine Art Pilgerfahrt, weil ich von den Shakers fasziniert bin. Ich gerate häufig in Streit mit Leuten, die kritisieren, dass die Shakers eine zölibatäre Gemeinschaft waren. Das war damals nicht außergewöhnlich. Viele spirituelle Gemeinschaften waren zölibatär. Für Frauen war es vor 200 Jahren mehr eine Bürde als ein Vergnügen, dauernd schwanger zu sein, Kinder aufzuziehen und sie dann zu beerdigen, wobei man bei einer Schwangerschaft jedes Mal sein Leben riskierte. Wenn man sich in einer unangenehmen Ehe befand, boten die Shakers einen Ausweg. Man konnte ihnen beitreten, die Ehe wurde aufgelöst und die Kinder gemeinschaftlich erzogen. Bei den Shakers hatten Frauen und Männer die gleichen Rechte. Ehemalige Sklaven wurden aufgenommen, auch amerikanische Ureinwohner. Sie hießen jeden willkommen. Und eine Gemeinschaft, die Männer und Frauen gleiche Rechte zugestand, gab es zu dieser Zeit sonst kaum irgendwo in der westlichen Welt. There were Native Americans who were part of the communities. They were very welcoming. And, you know, to be part of a community that allowed women to have the same rights as men was pretty unheard of in the Western world. If you see them, Father, please tell them I'm a poor morning pilgrim bound for Canaan land. please tell them I'm a poor morning pilgrim bound for Canaan land. Well, I weep and I mourn and I move slowly. Well, if you see them, brother, please would you tell them I'm a poor morning pilgrim, I'm bound for Canaan land. Well, I weep and I mourn and I move slowly. I'm a poor morning pilgrim bound for Canaan . 2017 war Natalie Merchant an einem Plattenprojekt beteiligt, das vom berühmten Kronos Streichquartett initiiert worden war. Es hieß Folk Songs. Vier Folksänger interpretierten ein oder zwei alte Lieder neu, eingebettet in die Streicherklänge des Quartetts. Neben Sam Amidon, Rhiannon Giddens und Olivia Chaney war auch Natalie Merchant mit von der Partie. Sie entschied sich für eine ursprünglich altenglische Ballade namens The Butcher Boy, die im 19. Jahrhundert ihren Weg nach Amerika gefunden hatte und ab Mitte der 1920er Jahre von vielen Hillbilly- und Folksängern aufgenommen worden war, 1928 etwa von Buell Cassie. She went upstairs to make her bed and not one word to her mother said. Her mother, she went upstairs too. Says, daughter, dear daughter, what troubles you? Oh, mother, I cannot tell that railroad boy I love so well. He's courted me my life away, and now at home he will not stay. It's grief to me, and I'll tell you why. Because she has more gold than I. But gold will melt and silver fly. But true-hearted love must I go bound as he goes free? Must I love a man who won't love me? Go take my grave, both long and deep. Place a marble stone at my head and feet, and over my grave place a snow-white dove to show the world I died for love. Joni Mitchell, Carole King, Ricky Lee Jones oder Linda Ronstadt, diese Singer-Songwriterinnen haben in den 60er und 70er Jahren den Weg gebahnt. Sie schufen ein eigenes Genre, das Pop, Folk, Country und Jazz auf jeweils ganz individuelle Weise miteinander verband. Auch Natalie Merchant gehört in diese Kategorie. Sie ist in die Fußstapfen der ersten Generation getreten, wobei sich ihre Karriere als Solokünstlerin mittlerweile über einen langen Zeitraum streckt. Seit 1993 hat sie ein Werk geschaffen, das an Originalität, Eindringlichkeit und Musikalität seinesgleichen sucht. Dabei ist Natalie Merchant noch lange nicht am Ziel. Von ihr wird man noch einiges hören. Shadows the same, and you go home with Sally Ann. You go home with Sally Ann. You go home. China, in Japan, choices made, and you go home with Sally Ann. You go home with Sally Ann. You go home. Sie hörten Ordnung aus Chaos, die Singer-Songwriterin Natalie Merchant von Christoph Wagner. Technik Jörg Heinke, Sprecherin Annette Heschner. Argentina, she knows all.